1. Samuel Kapitel 21 auf. And let's pray. Und lass uns beten. Father in heaven, thank you for your word. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Open it to our hearts. Öffne das jetzt in unseren Herzen. And help us, Lord. Und hilf uns, Herr. To walk in the light of your word. In dem Licht deines Wortes in zu wandeln. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, David is on the run. He's a fugitive. David ist auf der Flucht. Er ist ein Flüchtling. In 1 Samuel 20, verse 42. In 1. Samuel 20, Vers 42. Jonathan said to David, "Let the Lord be between me and you." Sagt Jonathan zu David, lass den Herrn zwischen dir und mir sein. Whenever we go through transition, und wann immer wir auch so Veränderungen durchmachen, we need to make sure that the Lord is between us and everyone. Müssen wir sicher gehen, dass der Herr zwischen uns und allen anderen ist. I mean, this is for always, but especially through transition. Das gilt für immer, aber besonders für Veränderungen. And that means let grace and truth be between us. Das bedeutet, dass wir Gnade und Wahrheit zwischen uns sein lassen. In a very practical way. Auf seine sehr praktische John Weise. 1:17. Johannes 1:17. The law came by Moses, but grace and truth came by the Lord Jesus. Das Gesetz ist durch Moses gekommen, aber Gnade und Wahrheit kam durch Jesus Christus. If Jesus is between us, wenn Jesus zwischen uns ist, then grace and truth are between us. Dann sind auch Gnade und Wahrheit zwischen if uns. If it's just grace, wenn es nur Gnade ist, there's going to be lawlessness and unaccountability. Dann wird es Gesetzlosigkeit und einen Mangel an Verantwortung geben. If it's just truth, wenn es nur Wahrheit ist, we'll wind up in legalism. Werden wir in der Gesetzlichkeit enden. But let grace and truth be between us. Aber lass Gnade und Wahrheit zwischen uns sein. Now David begins to flee in chapter 21 again. Kapitel 21 flieht David wieder. Then David came to Nob to Ahimelech the priest, and Ahimelech came trembling to meet David. Dann kam David nach Nob zum Priester Ahimelech, und da Ahimelech kam zum David aufgeregt entgegen. Seems like Ahimelech was infected by someone against David. Es schaut so aus, als wäre der Ahimelech infiziert gewesen gegen David von jemandem. Heard something about David. Er hat etwas über David gehört. The king was something was with David. Irgendwas mit dem König und mit dem David. The priest came out nervous. Der Priester ist nervös herausgekommen. David sensed it. Und David hat es gespürt. And the priest said to him, "Why are you alone and no one with you?" Und der Priester sagte zu ihm, "Warum kommst du allein und niemand ist bei dir?" And watch the story that David makes up. Und schaut euch jetzt die Geschichte an, die der David erfindet. This is King David. Das ist der König David. This is the one that someday Jesus will be called the Son of David. Und das ist dieser David, von dem eines Tages gesagt werden wird, dass Jesus Christus der Sohn Davids ist. Watch the story. Und schaut euch die Geschichte an. Das ist eine gute. David said to him like the priest. Und David antwortete dem Priester Ahimelech. Now he's thinking really fast. Und denkt da jetzt ganz schnell. He comes to the door. Er kommt zur Tür. He comes for help to the priest. Und geht Hilfe zum Priester. Door opens. Die Tür öffnet sich. It's the priest. Es ist der Priester. Hi. Hallo. And the priest is trembling. Und der Priester zittert. David discerns danger. Und der David erkennt, dass da Gefahr lauert. Remember, David is fleeing for his life. Und erinnert euch, der David flieht sein Leben. Something's wrong. The priest is nervous. Etwas stimmt nicht und der Priester ist nervös. David is a soldier. David ist ein Soldat. And he is now trying to survive. Und versucht jetzt zu überleben. He's a fugitive. Er ist ein Flüchtling. But he's also, in a sense, a soldier. Aber in gewissem Sinne ist trotzdem ein Soldat. David says to him. Und David sagt zu ihm. The king has commissioned me with a matter and has said to me, let no one know anything about the matter on which I'm sending you. And with which I have commissioned you and I have directed the young men to a certain place. Der König hat mir eine Sache geboten und sagte zu mir, niemand soll irgendetwas von der Sache wissen, in der ich dich sende und die ich dir geboten habe. Die Leute aber habe ich an den und den Ort beschieden. Ah, that's a story, huh? Das ist eine Geschichte. Verse 3. Now therefore, what do you have on hand? Give me 5 loaves of bread and whatever can be found. Und nun, was hast du zur Hand? Gib mir 5 Brote in meine Hand oder was sich sonst vorfindet. And the priest answered David and said, there is no ordinary bread on hand, but there is consecrated bread, if only the young men have kept themselves from women. Und der Priester antwortete David und sagte, ich habe kein gewöhnliches Brot zur Hand, sondern nur heiliges Brot ist da, wenn sich nur die Leute der Frau enthalten haben. David answered, surely women have kept have kept been kept from us as previously when I set out, and the vessels of the young men were holy, though it was an ordinary journey. How much more than today with these vessels be holy? David antwortete dem Priester und sagte zu ihm, ja, denn eine Frau ist uns seit gestern und vorgestern, als ich auszog, versagt gewesen, und die Leiber der Leute sind heilig. War das noch ein gewöhnliches Unternehmen, wie viel mehr werden sie heute an ihrem Leib heilig sein? Vers 8. And David said to Ahimelech, now, is there not a spear or a sword on hand? For I brought neither my sword nor my weapon with me, because the king's matter was so urgent. Verse 8. It's like three verses later. Okay. David said. Okay, Vers 9 im Deutschen. Und David sagte zu Ahimelech, ist nicht hier unter deiner Hand ein Speer oder ein Schwert? Denn ich habe mein Schwert und meine Waffen nicht mit mir genommen, weil die Sache des Königs dringend war. The priest said, the sword of Goliath, the Philistine. Und der Priester sagte, das Schwert des Philisters Goliath. Whom you have killed, it is here, and he gave it to him. Den du erschlagen hast, und hat es ihm dann gegeben. Now what's happening here? Was passiert hier? David is lying through his teeth. Der David lügt einfach. He is absolutely 100% making up a story. Also macht er total hundertprozentig, findet einfach eine Geschichte. Now turn to Matthew 12 with me for a moment. Und jetzt schlagt jetzt Matthäus 12 auf. And we'll find something even more interesting. Und wir finden dann etwas noch Interessanteres. The Lord makes reference to the story. Der Herr bezieht sich auf diese Geschichte. But he never makes reference to the fact that David is lying. Aber er sagt das nie, dass der David eigentlich gelogen hat. Verse 3 of Matthew 12. Vers 3 in Matthäus 12. Jesus said to them, have you not read what David did? Da sagt Jesus, habt ihr nicht gelesen, was David tat? When he became hungry and his companions? Als ihn und die bei ihm waren hungerte? Oh, you mean when he lied, Lord? Du meinst, wie er damals gelogen hat, Three Herr? Times, when he made up that story? Wie er diese Geschichte erfunden hat? Yeah, that's the one. That's ja, genau. The one. Yeah, you know it. Ja. Yeah. Mm-hmm. First Samuel 21. Right. 1. Samuel 21, ja. Verse 4. Vers 4. How he entered the house of God and they ate the consecrated bread, which was not lawful for him to eat. Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die er nicht essen durfte. Etc., etc. Und so weiter. The Lord makes reference to the story. Der Herr bezieht sich auf diese Geschichte. Even though David lied. Obwohl David gelogen hat. Interesting. Interessant. Can we extract anything from here for ourselves? Können wir uns da irgendetwas herausholen? Is there a time when we can lie? Gibt es eine Zeit, wo wir lügen können? Are there lies that are right and lies that are wrong? Gibt es Lügen, die in Ordnung sind und Lügen, die nicht in Ordnung sind? That's our first statement. Unsere erste Aussage. Lying is always wrong. Lügen ist immer falsch. Or lying is never right. Oder Lügen ist niemals in Ordnung. Number two, there are always consequences to lying. Zweitens, es gibt immer Konsequenzen, wenn man lügt. Always. Immer. Number three, if you tell a lie. Drittens, wenn du eine Lüge erzählst. It can become a habit. Dann kann das zu einer Gewohnheit werden. Be careful. Sei vorsichtig. But is there a time when we can lie? Aber gibt es eine Zeit, wo wir lügen können? Yes. Ja. When it's a matter of life and death. Wenn es eine Sache von Leben und Tod ist. Does it make it right? Wird es deshalb richtig? No. Nein. Does it mean that there won't be consequences to the lie? Bedeutet das, dass es dann keine Konsequenzen für die Lüge gibt? No. There Nein. will still be. Es wird trotzdem Konsequenzen geben. If it's a matter of life and death, wenn es da um Leben und Tod geht, does it mean I don't have to repent of it? Bedeutet das, dass ich nicht bereuen muss? You davon. Still have to. Doch, musst du. But there are certain times, aber es gibt bestimmte Zeiten, when we can break the law, wenn wir das Gesetz brechen können, when we can break the law, wenn wir das Gesetz brechen dürfen. And it's okay with God. Und es ist in Ordnung mit Now Gott. Be careful with this, because I don't want to be misunderstood here. Aber seid vorsichtig damit, weil ich möchte jetzt hier nicht missverstanden werden. This is a very fine line and I'm going to be very careful with this. Da gibt's eine ganz, ganz feine, dünne Grenze und ich möchte da sehr vorsichtig sein damit. Look at Matthew 12 and you'll see it right here. Schaut Matthäus 12 an und ihr werdet es da sehen. In verse 10. Vers 10. Behold, there was a man with a withered hand and they questioned him saying, is it lawful to heal on the Sabbath? Und siehe, da war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie fragten ihn und sprachen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? In order that they may accuse him. Damit sie ihn anklagen könnten. What's the response of the Lord? Und schaut jetzt die Antwort des Herrn an. And he said to them, er sprach zu ihnen, what man shall there be among you who shall have a sheep and if it falls into a pit on the Sabbath will not take hold of it and lift it out? Welcher Mensch wird unter euch sein, der ein Schaf hat und wenn dieses am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? But that's forbidden on the Sabbath. Aber das ist verboten am Sabbat. You can't work on the Sabbath. Du darfst nicht arbeiten am Sabbat. Yeah, but my sheep fell into a pit. Ja, aber mein Schaf ist in eine Grube gefallen. Hey, I didn't write the law. Na, Moment mal, ich habe das Gesetz nicht geschrieben. But it's gonna die there. Aber es wird da sterben. Hey, the law is the law. Aber warte, das Gesetz ist das Gesetz. Then it dies there. Dann stirbt es eben dort. But the Lord said, which one of you would not pull him out? Aber der Herr sagt, wer von euch würde das nicht herausziehen? Even on the Sabbath. Sogar am Sabbat. Verse 12. How much more value then is a man than a sheep? Wie viel wertvoller ist nun ein Mensch als ein Schaf? Watch this principle. Und schaut dieses Prinzip an. So then, it is lawful to do good on the Sabbath. Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Wow. It's lawful to save a life on the Sabbath. Es ist erlaubt, ein Leben zu retten am Sabbat. Here's a principle that I put together. Und hier ist ein Prinzip, das ich eben zusammengefügt habe. And it's this. The law was given to preserve life. Und das ist folgendes, das Gesetz wurde gegeben, um Leben zu erhalten. But if the law, which is given to preserve life, aber wenn dieses Gesetz, das gegeben wurde, um Leben zu erhalten, now endangers life, jetzt Leben in Gefahr bringt, the law that was given to preserve life, das genau das Gesetz, das gegeben wurde, um Leben zu retten, zu erhalten, may be temporarily disregarded. Dann kann man das für kurze Zeit außer Acht lassen. The law was given, Sabbath was given, so we wouldn't work. Das Gesetz oder der Sabbat wurde gegeben, damit wir da nicht arbeiten. So that we could rest. Damit wir uns ausrasten können. So the human race would survive. Damit die menschliche Rasse überlebt. So families wouldn't be destroyed. Damit Familien nicht zerstört werden. People would live longer. Damit Leute länger leben. It was given to protect us. Es wurde gegeben, uns zu beschützen. But now the oxen is fallen in the pit. Aber jetzt ist der Ochse in die Grube gefallen. Is it unlawful to pull him out on the Sabbath? Ist es gegen das Gesetz, ihn herauszuziehen am Sabbat? No, it's not. Nein, das ist es nicht. No matter what the legalist says. Egal, was die gesetzlichen Menschen sagen. It's not. Es ist es nicht. It's okay to do good on the Sabbath. Es ist in Ordnung, am Sabbat Gutes zu tun. The law was not given to destroy life. Das Gesetz wurde nicht gegeben, um das Leben zu zerstören. How does that apply to us? Und wie wendet sich das jetzt für uns an? I'm driving down the road. Ich fahre da auf der Straße. There's a red light. Es ist eine rote Ampel. I have to stop. It's the law. Ich muss stehen bleiben, das ist das Gesetz. And suddenly this Krankenwagen, this what do you call it in English? Ambulance. Ambulance comes along. Und plötzlich kommt dieser Krankenwagen. And it's got its blue lights on. Und er hat seine Blaulichter eingeschaltet. What do the blue lights, what are they saying? Was sagen diese Blaulichter? They are saying all laws given to preserve life. Sie sagen, dass alle Gesetze, die gegeben wurden, um das Leben zu erhalten, are now hindering this ambulance from saving this person's life. Behindern jetzt diesen Krankenwagen davon, dieses Menschenleben zu retten. So all laws to preserve life are now temporarily disregarded to save a life. Nun werden eben all diese Gesetze, die eigentlich gegeben wurden, um Leben zu erhalten, für eine kurze Zeit außer Acht gelassen, um ein Menschenleben zu retten. And when the blue light's on, und wenn das Blaulicht eingeschalten ist, dann bedeutet das, dass dieser Wagen jetzt die Freiheit hat, da einfach zu fahren. It can go up one ways, das kann auch gegen die Einbahn fahren, through red lights, durch rote Lichter, on the curb. It can go anywhere those four wheels will take it. Auch am Gehsteig, egal, wo auch immer er fahren kann. And it's not illegal. Und das ist nicht gegen das Gesetz. Because it's now trying to save life. Weil es jetzt versucht, ein Menschenleben zu retten. It's the same thing. Das ist dasselbe. Now with lying. Mit Lügen. Are there times that we can lie? Gibt es Zeiten, wo wir lügen dürfen? If your life is being threatened, wenn dein Leben unter Gefahr steht, you can lie. Dann kannst du lügen. And you can ask God to help you lie. Und dann kannst du auch Gott bitten, dir zu helfen zu lügen. You just remember how good David lied. Und du erinnerst dich einfach dran, wie gut der David gelogen now, hat. If I was on an airplane, wenn ich jetzt im Flugzeug wäre, and suddenly there was these terrorists, und plötzlich sind da die Terroristen, and they came out with these guns and they said, we're looking for Americans. Und die sagen, wir suchen nach Amerikanern. You are American. Du bist ein Amerikaner. I would look at him and say, da würde ich ihn anschauen und Mama sagen, Mamma mia. How could you insult me like this? Wie kannst du mich so beleidigen? I am not an Americaner, I'm an Italiano. Ich bin kein Amerikaner, sondern Italiener. I'm from Sicily. Ich bin von Sizilien. This is my wife, Maria. Das ist meine Frau Maria. Maria ist von Korea. Maria ist aus Korea. Have you ever been to a Korea? Warst du schon jemals in Korea? Korea, they make a very, very good wife. Aus Korea kriegt man eine sehr gute very, Ehefrau. Very submissive. Sehr, sehr unterwürfig. They work very hard. They cook good food. Ah, die kochen sehr gut und arbeiten hart. They make hart. A nice pizza. Und machen eine super Pizza. With a little kimchi on it. Und mit bisschen Kimchi auch drauf. I am not an Americano, I am an Italiano. Ich bin nicht Amerikaner, ich bin Italiener. I come from Sicily. Ich bin von Sizilien. My name is Mario Castellano. Mein Name ist Mario Castellano. My father's name is Marco. Der Name meines Vaters ist Marco. Castellano. Castellano. I have a pizzeria. You want to come to Sicily sometime? Ich habe dort eine Pizzeria. Möchten Sie mal nach Sizilien kommen? I make you a nice spaghetti. Ich mache Ihnen eine super Spaghetti. You look for Americano, I don't know, look down there somewhere. No Americano here. Wenn du nach Amerikanern suchst, dann schau da hinten. Ich weiß auch nicht. Look, my father, he works for the Mafia, okay? Mein Vater arbeitet für die Mafia. You want to come to Sicily sometime? Möchtest du mal nach Sizilien kommen? You come down, you meet my father, Marco. Dann komm und triff und lern meinen Vater Marco kennen. My sister. Und meine Schwester. Maria. Und Antonio, my other brother. Und dann meinen anderen I'm Bruder an Antonio. Ich bin kein Amerikaner. Now, if you're gonna lie, you gotta lie. Also, wenn du lügst, dann sollst du wirklich lügen. I mean, life and death situations. Also in Situationen, wo es um Leben und Tod geht. I would have no problem. Dann hätte ich kein Problem damit. But. Aber. It's not right. Es ist nicht richtig. But. Aber, it will save your life. Aber es wird dein Leben retten. You got to remember this. Das müsst euch an das erinnern. Your conscience, you can never justify a lie to your conscience. Du kannst niemals eine Lüge vor deinem Gewissen verantworten. Only to your brain. Nur vor deinem Verstand. But if you cannot lie and then say it was right. Du kannst nicht lügen und dann sagen, dass das richtig war. I remember I was a little kid, about 10 years old. Ich erinnere mich, wie ich ungefähr 10 Jahre alt war. I was driving down this, around where my grandmother lived. Und ich bin da herumgefahren, wo meine Großmutter gewohnt hat. And there was these two couple of guys I didn't like in the area. Und da waren ein paar so Burschen, die ich nicht mögen habe in dem Gebiet. And they were always looking for a fight. Und die wollten einfach immer streiten oder now, this kämpfen. One guy, I thought I could take him, you know, I could fight him. Und da war ein Bursche, wo ich mir gedacht habe, ja, mit dem kann ich es aufnehmen. But his friend was bigger, you know? Aber sein Freund war ein bisschen größer. So one day I'm riding with my bike and with my other friend. Also eines Tages bin ich auf meinem Fahrrad gefahren mit meinem anderen Freund. And suddenly they're behind us. Und plötzlich sind die hinter uns. And they're right behind us. Also wirklich hinter uns. And they're looking for a fight. Und sie wollen einfach einen Kampf haben. And they're following us. Sie folgen uns. And then for about 300 meters. So circa 300 Meter. And then the one says he calls from the back. Und dann ruft der eine von hinten. And he says, turn your bikes around. Und sagt, dreht eure Fahrräder um. We got some unfinished business at the cemetery. Wir müssen da noch etwas fertig machen am Friedhof. And I thought, oh boy. Und ich denke, oh no. I think I could fight the one, but not with the other one there. Ich glaube, mit dem einen könnte ich es aufnehmen, aber nicht mit dem anderen. So we kept pedaling. Also sind wir weitergefahren. We turned the corner. Wir sind dann um die Ecke gefahren. And I see this guy washing a car. Und ich sehe diesen Mann, wie ein Auto wäscht. A big guy washing a car. So ein kräftiger Mann. About der das Auto wäscht. 50 years old. Der ca. 50 Jahre alt ist. So I said to my friend. Also sage ich zu meinem Freund. I said, hey, look. Ich sage, hey, schau. It's my dad. Das ist mein Vater. That's all I had to say. Das ist alles, was ich sagen musste. And those two guys just turned around and left. Und diese zwei Burschen sind einfach umgedreht und weggefahren. So I had to say, hey, look, it's my dad. Das ist alles, was ich sagen musste. Hey, schau, das ist mein Vater. Was it my dad? War es mein Vater? No. Nein. Did I know the guy? Habe ich ihn gekannt? Yeah, I knew the guy. Ja, ich habe ihn gekannt. But it wasn't my dad. Aber es war nicht mein Vater. Do I regret saying that? Tut es mir leid, dass ich es gesagt habe? No. Nein. Was it wrong? War es falsch? Yes. Ja. Would I do it again? Würde ich es wieder machen? Yes. Ja. You know why? I could have gotten a fight that day in that cemetery. Ja, wisst ihr was? Ich könnte damals einen Kampf gehabt haben auf dem Friedhof. I could have lost an eye. Vielleicht hätte ich mein Auge verloren. Or I could have taken one of his eyes out. Oder vielleicht hätte ich eins von seinen Someone Augen could have erwischt. Got really hurt. Jemand hätte wirklich verletzt werden I could können. Have those scars till today. Ich könnte diese Wunden bis heute haben. When the law was given to preserve life. Wenn das Gesetz gegeben wurde, um Leben zu erhalten, lying is always wrong. Ist das Lügen immer falsch. You cannot justify telling a lie. Man kann es nicht rechtfertigen, eine Lüge zu erzählen, zu deinem Gewissen gegenüber. Even if I lied and said, "Hey, I'm Italiano. What are you talking about?" Auch wenn ich sage, wenn ich gelogen habe und sage, ja, ich bin ein Italiener, wovon redest du? And the guy said, I'm sorry. And he went looking for, hey, you Americano? No. Und er sagt, ja, es tut mir leid, und dann sucht er woanders einen Amerikaner. I just saved our lives. Und ich mir denke, ich habe jetzt gerade unser Leben gerettet. You'd still have to say, but it was wrong. Müsstest du immer noch sagen, ja, aber es war falsch. For your own conscience. Für dein eigenes Gewissen. It was wrong. Es war falsch. But it was the better of two evils. Aber es war das Bessere von zwei Bösen. Let me illustrate it. Und lass mich das illustrieren. I'm driving down the street. Ich fahre jetzt auf der Straße. I'm going 50 kilometers per hour. Und fahre 50 Stundenkilometer. Suddenly, out of nowhere, from behind a van, und plötzlich von so hinter einem großen Wagen, comes a ball and a little girl running after it. Kommt so ein Ball hervorgerollt und ein kleines Mädchen, das There's dem Ball nachrennt. No time to stop. Es gibt einfach keine Zeit, stehen It's zu bleiben. So fast. Es ist so schnell. She's right there. Da ist sie. All I can do is turn. Alles, was ich machen kann, ist einfach nur also auszuweichen. But there's a solid yellow line going down the road. Aber da ist so eine volle gelbe Linie auf der Straße. What do I do? Was mache ich? Break the law? Das Gesetz brechen? Or kill the girl? Oder das Mädchen töten? So I kill the girl. Also dann töte ich halt das Kind. Because I'm a legalist. Weil ich ein Gesetzlicher bin. And I'm a good Christian. Und ich bin ein guter Christ. And I come to the judge and he says, why did you run the girl over? Und ich stehe vor dem Richter und er fragt, warum hast du dieses Mädchen niedergefahren? I cannot tell a lie. Ich kann nicht lügen. I had the thought of crossing the yellow line. Ich habe diesen Gedanken gehabt, dass ich über die gelbe Linie fahren But soll. I thought, no, I cannot break the law. Aber ich habe mir gedacht, nein, ich kann das Gesetz nicht brechen. So I did the difficult thing and I ran her over. Also habe ich das Schwierige getan und habe sie einfach umgefahren. What do you think the judge is going to say? Was glaubt ihr, was der Richter sagen wird? You're a good man. Du bist ein guter Mann. He would throw me in prison for manslaughter. Er würde mich wegen Totschlag ins Gefängnis stecken. And the people in the prison would beat me every day. Und die Leute im Gefängnis würden mich jeden Tag schlagen. The right thing to do was to break the law. Das Richtige zu tun war in dem Fall, das Gesetz zu brechen. Was it right? No. War es richtig? Can Nein. you justify it to your conscience? Kannst du es vor deinem Gewissen rechtfertigen? Now what happens? Was passiert? I turn, I cross the line. Ich weiche aus und überfahre diese Linie. But I smash into a taxi. Aber ich fahre in ein Taxi hinein. The girl is safe. Das Mädchen ist gerettet. But now I have to go to the insurance company for the two cars. Aber jetzt muss ich zur Versicherungsfirma gehen wegen der zwei Autos. Does it make it right? Wird es deshalb richtig? Hey, look, I hit your taxi, but I did the right thing, so it's your fault. Na schau, ich habe zwar dein Taxi angefahren, aber ich habe das Richtige gemacht, also ist es eigentlich deine Schuld. I didn't want to hit the girl, I crossed the line, it's your fault. Ich wollte nicht dieses Mädchen niederführen und bin dann halt über die Linie gefahren und deswegen ist es deine Schuld. No, it didn't make it right. Nein, es wird deshalb nicht richtig. But there's times you got to choose between the better of two evils. Aber manchmal muss man sich entscheiden zwischen dem Besseren von zwei Übeln. And I say this because there's people who like to lie. Und ich sage das, weil es Leute gibt, die gerne lügen. And if you lie, you're going to get yourself in trouble. Und wenn du lügst, dann wirst du dich selbst in Schwierigkeiten bringen. And there's people who lie in school. Und es gibt Leute, die lügen in der Schule. And they think, I have to lie because I'll never pass this test, blah, blah, blah. Und sie sagen, ich musste lügen, weil ich sonst niemals diesen Test schaffe. I have to lie because I can't pay this ticket. I have to lie to the policeman. Ich muss den Polizisten anlügen, weil ich dieses Ticket nicht zahlen kann. I had to lie about my tax. I had to lie. Ich musste lügen wegen meiner Steuer. And then they try to justify it. Und dann versuchen sie, das rechtzufertigen. Maybe with a story like this from David. Vielleicht mit so einer Geschichte wie vom David. David lied. Der David hat ja auch gelogen. Do you know what happened because of David? Wisst ihr, was passiert ist wegen David? That priest was murdered because David lied to him. Dieser Priester wurde getötet, weil David ihn angelogen and hat. And all the priests in that town were murdered because David lied. Und all diese Priester wurden umgebracht, weil David gelogen hat. There's always a consequence to lying. Es gibt immer eine Konsequenz für Lügen. Even when you cross that yellow line to save this girl's life. Und auch wenn du diese gelbe Linie überfährst, um das Leben dieses Mädchens zu retten. You better realize when you cross that line, there's going to be consequences. Du sei dir lieber bewusst, dass wenn du diese Linie überfährst, dass es Konsequenzen gibt. You might lose your life to save that girl's life. Du wirst vielleicht dein eigenes Leben verlieren, um das Leben dieses Mädchens zu retten. We should be so careful. Wir sollten so vorsichtig sein. Don't lie. Lügt nicht. Don't lie at all. Lügt einfach nicht. Catch yourself, even on the telephone. Fangt euch selbst auf, selbst am Telefon. You know, if your husband is home, doesn't want to talk to somebody. Wenn zum Beispiel dein Ehemann zu Hause ist und möchte halt mit niemandem reden. Don't say he's not home. Dann sag nicht, er ist nicht zu Hause. Say something that's true, but he still doesn't have to get on the phone. Sag etwas, was wahr ist, aber er trotzdem nicht ans Telefon gehen muss. Don't lie. Lügt einfach nicht. Oh, my husband's not home right now. Oh, mein Mann ist nicht zu Hause. You just lied. Du hast gerade gelogen. Well, I had to. Nee, ich musste. You had to. You didn't. You should be more careful. Du musstest, nein, du sollst mehr vorsichtig if sein. You lie, it will become a habit. Wenn du lügst, dann wird es zu einer Gewohnheit it will werden. Lead to bigger lies. Es wird zu größeren Lügen there's führen. Always consequence to lies. Es gibt immer Konsequenzen für Lügen. And if people find out you're lying, und wenn Leute herausfinden, dass du lügst, it's bad. Dann ist es schlecht. So even in the little things, also auch in den kleinen Dingen, even when you want to protect your mate who's home, auch wenn du deinen Ehegatten beschützen möchtest, der zu Hause ist, think it through. Dann denk es durch. What can you say that's true, was kannst du sagen, das wahr ist and still has the same result? Und immer noch dasselbe Resultat yes, bringt? Yes, he's home, but he's very tired right now. Can I take a message? Ja, er ist zu Hause, aber er ist sehr müde im Moment. Kann ich eine Nachricht nehmen? Don't lie. Lüg einfach nicht. Don't lie. Lüge einfach nicht. You can never justify a lie of any kind. Du kannst niemals eine Lüge, welcher Art auch immer, rechtfertigen. Auch wenn du es tust, um dein Leben zu retten. And the terrorists leave. Und die Terroristen gehen and weg. Your heart is beating. Dein Herz klopft ganz schnell. And you say, oh Lord, thank you for giving me that. Thank you that I'm still alive. Und du sagst einfach, danke Herr, dass ich noch immer lebe. But I just want to repent of lying. Aber ich möchte einfach umkehren davon, dass ich gelogen habe. Don't justify it on any side. Rechtfertige es nicht, egal auf welcher Seite. Even when you're glad that you did it, auch wenn du froh bist, dass du es gemacht to hast, save your life, um dein Leben zu retten, it doesn't make it right. Deswegen wird es noch nicht richtig. And I think this is a good principle to live by. Und ich glaube, das ist ein gutes Prinzip, mit dem man leben sollte. Our sin nature will always justify another lie. Weil unsere Sündennatur immer noch eine andere Lüge rechtfertigen möchte. Well, I had to. Na, ich musste das machen. I wouldn't have passed the test. Sonst hätte ich den Test nicht geschafft. I would have failed medical school. Ich wäre durchgefallen im Medizinstudium. Ich habe nicht das Geld. All right, whatever you decided to do, was auch immer du dich entschlossen hast zu tun, lying was not right. Das Lügen war nicht richtig. Don't justify it in your heart. Rechtfertige das nicht in deinem Herzen. Because your heart will become seared. Weil dein Herz callous, hard, also hart wird und unvorsichtig. And lying, you begin to lie more and more and more and more. Und du wirst anfangen, mehr und mehr zu lügen. And you can become a pathological liar. Und du kannst ein Gewohnheitslügner werden. And if you think that you can justify lying because of grace. Und wenn du glaubst, dass du das Lügen rechtfertigen kannst wegen der Gnade, then Jesus Christ is never between you and someone else. Dann ist Jesus Christus niemals zwischen dir und jemanden anderen. Grace doesn't make a lie okay. Gnade macht es nicht so, dass dann eine Lüge in Ordnung ist. Grace and truth are between us. Gnade und Wahrheit sind zwischen uns. No matter what the situation was to justify the lie. Egal, was die Situation war, um die Lüge zurechtzufertigen. Remember, Revelations 22, I think it's verse 8. Erinnert euch, Offenbarung 22, ich glaube, es ist Vers 8. Says, liars go to hell. Da steht, dass Lügner in die Hölle gehen. And I don't say that to scare you. Und ich sage das nicht, um jetzt euch Angst zu machen. It's not verse 8, I gotta find it. It's verse 15. Yeah. Also Offenbarung 22, Vers 15. Blah, blah, blah, immoral. No, I can't find it. Nein, doch where nicht. Where is it? It's somewhere in Revelations. Where is it? 21:8. Yeah, 21:8. But for the cowardly and unbelieving and abominable and murderers, immoral persons, sorcerers, idolaters, and all liars. Und es steht in Offenbarung 21, Vers 8, aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern. Their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death. Und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. These are people with a lifestyle of lying. Das sind Menschen mit einem Lebensstil des Lügens. It's not talking about believers. Das spricht jetzt nicht von Gläubigen. But I just bring that verse up to mention the severity of it. Aber ich erwähne jetzt diesen Vers, um einfach die Ernsthaftigkeit davon hervorzubringen. Freedom, huh? Aber das gibt uns eine Freiheit. You know, if you're in that place, wenn du in diesem Platz bist, your life's in danger, und dein Leben ist in Gefahr, someone puts a knife to your throat, und jemand hält dir das Messer an die says, Kehle, take me to your home now. Und sagt, nimm mich zu dir nach Hause, jetzt. Okay. Ja, gut. And then you start taking them to the police station. Und du bringst sie einfach zur Polizei. Where are you taking me? I'm taking you to my house. Wo führst du mich hin? Zu meinem Haus. Just don't cut my neck. Schneid mir nur nicht die Kehle durch. I live right there. Ich wohne da. Right next to the police station. Neben der Polizei. We just have to be quiet when we walk by. Wir müssen nur leise sein, wenn wir da vorbeigehen. Okay, quiet. Shh. Okay, ganz leise. Don't make, shh. Right? Okay. That's it. Das ist es. Well, let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you for this time. Danke für diese Zeit. For your word. Für dein Wort. And we pray, Lord, that we would be a people. Und wir beten, Herr, dass wir ein Volk wären. Who do not lie. Die nicht lügen. And if we do, we pray that we would confess it to you. Und wenn wir es tun, dann beten wir, dass wir es bekennen zu dir. In every case. Jedes Mal, in Jesus' name we in pray. Jesu Name beten wir. Amen. Amen. Amen.